Hier sitzt Bildung, kann ich fallen. Steuern brauchen wir nicht zahlen. Fressen Elefanten klein. Weißmenschen gleich wegfallen. Wer uns was zu leiden tut, morden wir uns laufen Blut, ja laufen Blut. Das war der Schluss der Auslandssendung.